WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic im Studio. Herzlich willkommen zum Hörspiel und herzlich willkommen auch zu unserer Themenwoche Kinderleicht. Wir gehen der Frage nach, ob die Kindheit wirklich so leicht ist oder ob uns das vielleicht im Nachhinein nur alles so vorkommt. Ich persönlich habe einen Bruder, der 3 Jahre jünger ist. Wir haben uns das Leben nicht immer leicht gemacht und ich habe mich oft gefragt, wie wäre das denn als Einzelkind? Vielleicht sogar als Einzelkind in China, wo es ja sehr viele Einzelkinder gibt. Wie wirkt sich sowas auf eine Kindheit aus und auch auf das Gesamtgefüge der Familie? Diesen Fragen geht das Künstlerduo Butterland, bestehend aus Regina Dürich und Christian Müller, in seinen Childhood Stories auf den Grund. Sie sind von der Schweiz aus erstmal nach China geflogen und dort haben sie 40 Personen zu ihrer Kindheit befragt, wodurch ein beeindruckendes Porträt der chinesischen Gesellschaft der 2000er Jahre entstanden ist. Hören Sie also jetzt Childhood Stories China von Regina Dürich. Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank, die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte. Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank, die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte. Ich bin Lilly, geboren 1984 in Shanghai. Ich bin Li, geboren 1986 in Beijing. Ich bin Su, geboren 1983 in Hubei. 1992 in Nanning. 87 in Taiwan. In Shanghai. In Shandong. In Jinan. In Nantong. Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank. Die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte. So schlug sie die Sahne zu Butter und entkam dem Eimer. Das war meine Lieblingsgeschichte als Kind. Ich mochte die Geschichte von der Katze in der Bäckerei am liebsten. Miss Jones' Katze trank in der Bäckerei Milch mit Hefe und wurde größer und größer. Sie wurde so groß, dass sie die Straße blockierte und irgendwann sogar den Fluss. Dann kam eines Tages eine Flut und riss ein Loch in den Damm. Geh, Hefekatze, verstopf das Loch, rette den Damm, rief Miss Jones. Die Katze folgte Miss Jones' Befehl und setzte sich auf das Loch. Dank ihr war das Dorf wieder sicher. Als ich klein war, wurde ich oft gefragt, was ich mal werden möchte. Ich nehme an, ich habe geantwortet, was die Leute hören wollten, Wissenschaftlerin oder Lehrerin. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das wirklich gewünscht habe. Ich wusste nicht so genau, was ich werden wollte. Wahrscheinlich wollte ich einfach ein hübsches Mädchen sein. Ich habe mir wirklich wenig Gedanken über die Zukunft gemacht. Vielleicht mache ich mir deswegen heute umso mehr Sorgen über alles, was kommt oder passieren könnte. Ich wollte Fernsehmoderator werden. Ich fand Polizistin einen ziemlich coolen Beruf, wegen der Uniform. Polizisten haben für mich immer sehr mächtig ausgesehen. Ich glaube, dass Macht erstrebenswert war, gehörte in den 90er Jahren zur Kultur in China. Ich wollte Professor werden. Ich wollte Schauspielerin werden oder Hausiererin. Ich dachte, wenn ich eine Hausiererin wäre, die Äpfel verkauft, könnte ich Äpfel essen, wann immer ich will. Was ich als Kind werden wollte? Erwachsen. Ich wollte Eisverkäuferin werden, damit ich in der ganzen Welt herumreisen und Eis verkaufen kann. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Plan überhaupt aufgegeben habe. Er klingt immer noch unheimlich verlockend. Ich wollte jemand mit so viel Freiheit wie möglich sein. Mit 5 wollte ich Komikerin werden. Ich wollte die Leute zum Lachen bringen. Mit 10 wollte ich eine wortgewandte Diplomatin werden. Welchen Beruf haben deine Eltern sich für dich gewünscht? Meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich Soldatin werde, weil sie dachte, dass ich schön aussehen würde in Uniform. Mein Vater wollte, dass ich Ärztin oder Anwältin werde. Er wollte, dass ich ein anständiges Leben habe. Meine Eltern wollten, dass aus mir ein Universitätsstudent wird. Eine Wissenschaftlerin. Eine nützliche, wertvolle Person. Eine glückliche Frau. Ein ehrlicher Mann. Ein gesundes Mädchen. Ein Arzt. Meine Eltern sind sehr traditionell. Sie sind davon überzeugt, dass eine Frau einen sicheren Job haben sollte, wie zum Beispiel Lehrerin oder Anwältin. Sie wollten, dass ich reich werde. Es war ihnen egal. Hauptsache, ich hatte gute Noten. Meine Eltern haben dazu nie etwas gesagt. Weil ich mich wie ein Junge verhalten habe, haben meine Eltern gehofft, dass aus mir eine Dame wird. Meine Eltern wollten, dass ich ich selbst werde. Und was wolltest du werden? Klinsmann. Kennst du die Geschichte von den 2 Kaulquappen? Ein Junge hat 2 Kaulquappen in ein kleines Erdloch mit ganz wenig Wasser getan. Er hat ihnen versprochen, wiederzukommen. Ja, und er hat es vergessen. Und die Kaulquappen sind in der Hoffnung gestorben, dass der Junge zurückkommen und sie retten würde. Mit 7 habe ich angefangen, Kuqin zu spielen. Ein traditionelles chinesisches Instrument, eine Mischung aus Laute und Zither. Meine Mutter wollte, dass ich damit berühmt werde und so ihren Kindheitstraum erfülle. Mit der Zeit ist diese seltsame Hoffnung zu einem ziemlich zwanghaften Verantwortungsgefühl geworden. Da habe ich dann die Lust am Spielen verloren. Zum Beispiel hat sie einen Zeitplan gemacht, wie lange ich jeden Tag üben musste, und einmal in der Woche hatte ich dann Privatunterricht an der Universität in Shanghai. Von Anfang an musste ich mit bloßen Fingern spielen, obwohl man normalerweise falsche Nägel trägt. Weil ich so jung war, ist die Haut an den Fingern aufgerissen und die Seiten waren voller Blut und die Tränen sind mir einfach so runtergelaufen. Ich glaube, geweint habe ich hauptsächlich wegen meiner Lehrer. Und wenn ich alleine zu Hause war. Einmal hat mich mein Vater bestraft, weil ich in einer Prüfung abgeschrieben habe. Das war das einzige Mal, dass er mich geschlagen hat. Er war so enttäuscht. Ich habe mir geschworen, dass ich ihn eines Tages stolz machen würde. Und? Ich glaube, ich habe es geschafft. Wirklich gehasst habe ich es, alleine zu Hause eingeschlossen zu sein. Meine Eltern waren beide berufstätig, deswegen mussten sie mich in den Sommer- und Winterferien zu Hause einschließen. Ich habe mich so allein gefühlt. Aber ich wusste auch, dass meine Eltern das machten, weil sie wollten, dass ich sicher bin. Wenn ich nicht das bekommen habe, was ich wollte, habe ich auch geweint. Einmal zum Beispiel habe ich ein mechanisches Spielzeug gesehen und wollte es unbedingt haben, aber meine Mutter wollte es mir nicht kaufen, weil es zu teuer war und nicht für Kinder geeignet. Ich habe 3 Stunden lang im Geschäft geheult und geschrien und meine Mutter ist einfach weggegangen. Natürlich habe ich das Ding am Ende doch bekommen, weil der Verkäufer meine Mutter, als sie zurückgekommen ist, regelrecht angebettelt hat, es zu kaufen, zur Hälfte vom ursprünglichen Preis. Mein liebstes Spielzeug war Bumblebee, eine Transformers-Figur. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Sie hat 1/6 seines Monatslohns gekostet. Ich hatte ein Spielzeugauto mit 4-Rad-Antrieb, das man umbauen konnte. Das Gute daran war, dass ich niemand brauchte, um damit zu spielen. Meine Eltern haben mir das Auto in der Grundausstattung geschenkt und für die Teile zum Umbauen habe ich Geld gespart. Geliebt habe ich Videospiele. Meine Spielkonsole hatte ich bei einem Malwettbewerb gewonnen. Meine Lieblingsbeschäftigungen waren Laufen, Lesen oder mit mir selbst reden. Ich habe mich mit mir unterhalten. Ich habe mich aufgemuntert, habe mich auf Ideen gebracht. Ich habe mir Geheimnisse zugeflüstert, habe mich zum Lachen gebracht und ich habe mich mit mir gestritten. In China gibt es zu viele Einzelkinder. Es war einsam, so ohne Brüder und Schwestern. So viel ich weiß, reden viele Kinder gerne mit sich selbst. Ich war ein Reisekind. Für mich war es das Größte, in den Ferien zu sein. Ganz egal, an welchem Ort. Ich war glücklich, wenn ich irgendwo hingehen konnte. Meine Mutter mochte das Reisen auch sehr und ich konnte viel mit ihr unterwegs sein. Mein Lieblingsort war ein kleiner Garten in der Nähe von unserem Haus. Der Garten war winzig, aber voller Blumen. Manchmal waren da sogar junge Hunde. Wenn ich im Garten war, habe ich mir vorgestellt, dass er mein Schloss ist. Und ich war natürlich die Prinzessin. Ich hatte einen Spielzeughund, den habe ich immer mit in das geheime Schloss genommen. Und obwohl er ziemlich klein war, war er schön und seidig. Für mich war er eine Art Ritter. Wenn er nachts bei mir war, brauchte ich vor nichts Angst zu haben. Die Toilette. Was ist damit? War mein Lieblingsort. Da habe ich mich sicher gefühlt. Ich hatte nie ein eigenes Zimmer. Die Toilette war meine Privatsphäre. Meine Lieblingsorte waren eher die Busse und die Straße. Man konnte dort so gut die Menschen beobachten. Niemand hat mich gestört und ich habe mich gut gefühlt. Der Zoo. Ja, der Zoo. Der Spielplatz. Der Park. In den Armen meiner Mutter. Mein Lieblingsort war die eine Ecke meines Zimmers. Bis heute bilde ich diese Ecken irgendwie nach. Meine Möbel stehen immer genau gleich wie damals in meinem ersten Zimmer. Ich war am liebsten bei meinen Großeltern mütterlicherseits. Wenn ich dort war, war ich frei und unbeschwert. Ich konnte sorglos sein und mit meinen Cousins spielen. Mein Lieblingsort war auch bei meiner Großmutter. Ich wurde immer in den Sommerferien zu ihr geschickt, aufs Land. Es gab dort viel Platz und vor allem viele Kinder. Meine Großeltern haben mir Halma beigebracht. Sie haben mir gezeigt, wie man Dumplings macht, wie man strickt und wie man Mahjong spielt. Wie man Badminton spielt. Sie haben mir Märchen erzählt. Von meinen Großeltern habe ich Humor gelernt und wie man Wut zeigt. Wie man Dämonen vertreibt. Wie man sein Land liebt und ein guter Mensch ist. Wie man in Fröhlichkeit und Dankbarkeit lebt. Die Liebe zwischen Ehemann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen ihnen und mir. Dass man sich abheben muss, dass man besser sein muss als der Rest. Ich habe meine Großeltern nicht kennengelernt. Sie wollten, dass ich in die Partei eintrete und ich habe es gemacht. Wie würdest du den Unterschied zwischen deiner Kindheit und der deiner Eltern beschreiben? Ich glaube, ich hatte mehr Spielzeug und mehr Hausaufgaben. Meine Eltern hatten in ihrer Kindheit weniger Möglichkeiten. Und es war nicht einfach zu überleben. Wir hatten viele Möglichkeiten und ein gesichertes Leben. Sie waren einfach. Wir waren verwirrt. In meiner Kindheit haben Jungs mit elektronischen Spielsachen gespielt. Mit Gameboys zum Beispiel. Und Mädchen haben mit Barbies gespielt. Aber man hat mit sich alleine gespielt. Als meine Eltern klein waren, haben sie mit anderen Kindern gespielt. Meine Eltern mussten ums Überleben kämpfen. Gegen die Natur und die Gesellschaft. Der größte Unterschied sind die Umstände. Meine Eltern haben mir erzählt, dass sie eine harte Kindheit hatten. Zum Beispiel wurden Kleidungsstücke von Schwestern zu Brüdern weitergegeben, bis sie kaputt waren. Aber meine Eltern hatten immer ihre Schwestern und Brüder. Sie waren arm und glücklich und wir waren verzogen und einsam. Erinnerst du dich noch an deine Lieblingsgeschichte? Das war die Legende der weißen Schlange. Eine Frau und ein Mann verlieben sich ineinander. Sie heiraten und leben glücklich zusammen. Nur der Mann weiß nicht, dass seine Frau eine weiße Schlange ist, die sich bloß in einen Menschen verwandelt hat. Nachdem sie das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hat, kann sie sich nicht mehr kontrollieren und nimmt ihre wahre Gestalt an. Das erschreckt den Mann zu Tode. Sie findet eine Medizin, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, und er verzeiht ihr. Aber weil es Menschen und Geistern verboten ist, sich ineinander zu verlieben, wird sie am Schluss von einem Zauberer verbannt. Meine Lieblingsgeschichte war Der König der Löwen. Simba war der erste Held in meinem Leben. Er besiegt seinen bösen Onkel Scar und rettet so das Königreich. Dann heiratet Simba seine beste Freundin Nala und wird selbst König. Bei mir war es die Reise nach Westen, eine alte chinesische Geschichte. Es geht um die unglaublichen Abenteuer des Mönchs Xiong Zhang, der zum westlichen Himmel reist, um die heiligen buddhistischen Schriften zu suchen. Begleitet wird er dabei von Sun Wukong, dem listigen und ehrfurchtslosen Affen, von Chu Bachi, dem gierigen Schwein, und vom Wasserdämonen, Bruder Sand. Ich habe es sehr gemocht, abends im Bett Geschichten erzählt zu bekommen. Aber ich kann mich an keine einzige mehr erinnern. Als ich dann selbst lesen konnte, war Dornröschen mein Lieblingsbuch. Richtiges Mädchenzeug. Die Hauptgeschichte, die Reise nach Westen, führt den Mönch durch alle möglichen Prüfungen und Zwangslagen. Hauptsächlich hat er mit Monstern und Geistern zu tun, die ihn auffressen wollen. Nur der Mut und die Zauberkräfte seiner Begleiter retten ihn vor dem Tod. Alice im Wunderland. Disneys König der Löwen. Ein Löwe überwindet seine Angst und Feigheit, um König zu werden. Alice von Sherlock Holmes. E.T. Die kleine Meerjungfrau. Eine junge Prinzessin, die einen Fischschwanz anstelle menschlicher Beine hat und im Meer lebt. Das ist alles. Den Teil mit der Liebesgeschichte mochte ich nicht. Hans im Glück. Aschenputtel. Schneewittchen und die sieben Zwerge. Meine Lieblingsgeschichte ging um ein Paar roter Schuhe. Eine Prinzessin wollte Tänzerin werden und eines Tages gab ihr jemand rote Schuhe, in denen sie bezaubernd tanzen konnte. Jeder, der sie sah, fand, dass sie perfekt tanzte. Aber sie konnte nicht mehr aufhören. Die Schuhe tanzten von allein und niemand konnte ihr helfen. So schöne rote Schuhe, aber keiner konnte sie stoppen. Ich mag die Geschichte, weil ich nicht weiß, ob ich sie tragisch finde oder schön. Das ist wirklich schwer zu sagen. Es waren einmal zwei Mäuse. Es waren einmal zwei Mäuse, die in einen Eimer Sahne gefallen waren. Die eine gab auf und ertrank. Die andere strampelte und zappelte, sie kämpfte. So schlug sie die Sahne zu Butter und entkam dem Eimer. Das war meine Lieblingsgeschichte als Kind.